Bemerkenswert ist dabei die narrativ potente Sprache, die sich in den Worten der Protagonisten selbst findet. Laut Arendt wollte man die Welt überzeugen, dass die Vereinigten Staaten ein guter Arzt und dazu bereit sind, Versprechen zu halten, hart zu bleiben, Risiken einzugehen, Blut zu lassen und den Feind empfindlich zu treffen. Klassische Attribute und Fähigkeiten eines Helden eben. Dazu frisierte man die eigenen Statistiken und Armeeberichte, griff mit Hilfe eines PR-Managers namens Herb Klein vor der Präsidentschaftswahl 1972 die Glaubwürdigkeit der kritischen Presse an, verschwieg Widersprüchliches oder log blank heraus. Schließlich diskutierte man sogar militärische Ablenkungsoffensiven in anderen Ländern der Welt und scheiterte letztlich doch an der Glaubwürdigkeitslücke, die laut Arndt in den erfolglosen Kriegsjahren zum Abgrund wurde. In dieser Alice-im-Wunderland-Atmosphäre, Arndt, ignorierte man wahrheitsgemäße Berichte der Geheimdienste, die der Domino-Theorie widersprachen, an die wiederum offenbar längst nicht alle wichtigen Akteure glaubten und welche die USA in einen verlustreichen, dreckigen Krieg geführt hatte. Das Narrativ jedoch war stärker als die Realität, stärker sogar als die eigentlichen Interessen des Landes. Man hatte erzählt, man könne gewinnen, weil man gewinnen müsse. Nun war man zum Gewinnen verdammt. Und wie ging es nun in Guatemala weiter? Von 1960 an herrschte dort Bürgerkrieg, der erst 1996 durch die Unterzeichnung eines Friedensvertrages formell für beendet erklärt wurde. Mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben. Über 1 Million musste fliehen. Bernice selbst starb 1995. Die Frage aber bleibt, was genau einen PR-Manager wie ihn so mächtig und so skrupellos werden ließ? Was hatte er verstanden?